Die Bedingungen, unter denen unsere Kleidung in vielen asiatischen Ländern produziert wird, sind hierzulande in den letzten Jahren bekannter geworden. Es gibt sogar ein leichtes Umdenken und Forderungen nach fair produzierter Kleidung. Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit einem Aspekt, der allerdings bisher selten bei uns besprochen worden ist. Viele Frauen, die gezwungen sind, in der Textilindustrie zu arbeiten, organisieren sich in feministischen und queer-feministischen Gewerkschaften in Asien. Über Gewerkschaftsarbeit in Indonesien und Sri Lanka, über die Schwierigkeiten, sich in sehr patriarchalen Gesellschaftsstrukturen zu organisieren und auch über den Zusammenhang von Feminismus und fairen Arbeitsbedingungen sprachen wir mit Camila vom Dabindu-Kollektiv aus Katunayake in Sri Lanka und Diane von der Inter Factory Workers Federation aus Jakarta in Indonesien. Wir, das sind Nina und Maria vom Coloradio Dresden. Hallo Nina. Hallo Maria. Du, ich habe dir einen kurzen Ausschnitt aus einem Video mitgebracht und vielleicht kannst du uns ja mal beschreiben, was du da siehst. Ja, das ist eigentlich ein ganz spannendes Video. Und zwar haben wir da eine Demonstration von Arbeiterinnen gegen das Arbeitsgesetz in Jakarta. Und wir haben ja kurz gehört, dass da ganz viele Frauen waren, die gesungen haben. Und dann haben wir aber auch gehört, dass eine Frau gesprochen hat und diese hatte ein T-Shirt an. Und auf diesem T-Shirt stand der Name Marcina, also in Erinnerung an Marcina. Und wer war diese Marcina? Ja, wer war Marcina? And this is Marcina. Marcina is a women workers who was murdered by Suharto's regime in the military because demand on wage raising for 200 rupiah. She is in Duarjo, East Java. She was killed. There is a gun shot in her vagina, and until now it was closed. The government didn't admit it as a human rights violence. That's why we make the name of Marcina as our radio, our community radio. Ja, Marcina war eine unabhängige Gewerkschafterin. Sie lebte von 1969 bis 1993 bis zu ihrer Ermordung. Und sie hat damals in einer Uhrenfabrik in Ostjava in Indonesien gearbeitet und war quasi die Verhandlungsführerin für 500 ArbeiterInnen, die wegen der eben der Nichteinhaltung des Mindestlohns und der Gewerkschaftsautonomie damals protestierten. Also sie haben damals gestreikt. Und am 4. Mai 1993 wurde sie dann nach einer Demonstration entführt, vergewaltigt und brutal ermordet. Ihre Leiche wurde dann erst 4 Tage später gefunden. Und es wird angenommen, dass auf jeden Fall das Militär auch eine wichtige Rolle bei dem Verschwinden gespielt hat. Das Militär des damaligen Suharto-Regimes. Und seit den frühen 1990er Jahren versuchen eben Frauen für ihre Arbeitsrechte in Indonesien zu kämpfen. Und sie ist eben das Sinnbild. Genau, und sie den Interview-Schnipsel oder den Tonschnipsel, den ihr gehört habt, das war Diane von der Inter Factory Workers Federation. Und sie hatte eben gesagt, dass der Name von Marcina ist eben das Symbol ihrer Bewegung. Deswegen tragen die Frauen das auch auf dem T-Shirt. Und ist auch der Name ihres Community-Radios. Genau, vielleicht eine kurze Einordnung zum Beispiel zu Indonesien. Indonesien liegt auf dem 10. Platz der weltweit größten Textil- und Bekleidungsexporteure. Der Anteil von Kleidung am gesamten Export liegt allerdings nur bei 10%. Die dominieren tun im Exporter hauptsächlich landwirtschaftliche Produkte und Öl. Und trotzdem haben sie eben diesen 13. Platz weltweit als Bekleidungsexporteur. Also sie exportieren extrem viel, obwohl das eigentlich gar nicht ihre Hauptstrecke ist. Indonesien konnte in den vergangenen 15 Jahren davon profitieren, in Anführungsstrichen, dass eben viele Firmen ihre Produktion in China und Vietnam aufgegeben haben und in den Inselstaat verlegten. 90% der Textil- und Bekleidungsindustrie Betriebe befinden sich in großen Industrieparks auf der Insel Java, in der Hauptstadt Jakarta. Und hier ist eben Diane mit ihrer Gewerkschaft Interfactory Workers Federation aktiv. Und wie der Name bereits andeutet oder sagt, kooperieren diese Aktivistinnen sowohl innerhalb verschiedener Betriebe als auch branchenübergreifend und aber auch international, also zwischen den verschiedenen asiatischen Ländern. Und wir haben zunächst Diane ein bisschen gefragt, ja, wie ist das mit dieser feministischen Gewerkschaft? Was ist das für einen feministischen Anspruch, den sie haben? Our union want to empowering the women workers so that they can be active in the union, and we trust that there will the workers' right will not fulfill while the women workers still in the oppression of patriarchal, still oppressed at home, in the working place, and still not equal with the men. So we tried how the voices of the women have spaces in the union, in each union, and also in the workers' movement. So it will be like how to make it to make the workers' movement more concerned about women's rights, and realize that if there is no independence of women, then it will be no independence at all for the workers. That's what we want. Also, sie spricht hier ganz klar dafür, dass eben ihre Gewerkschaft, das so das Ziel hat, Frauen zu unterstützen. Sie sind davon überzeugt, dass eben die Arbeit sich nur verbessern kann, wenn eben Frauen nicht mehr unterdrückt werden. Und ganz wichtig, sie wollen eben den ArbeiterInnen eine Stimme geben. Und nicht nur in ihrer Gewerkschaft, sondern auch in jeder Gewerkschaft. Sie wollen ein Bewusstsein schaffen bei den anderen ArbeiterInnen für gleiche Rechte einzutreten. Und sie sagt auch nochmal ganz klar, wenn die Frauen nicht frei sind, dann wird auch niemand anderes frei sein. Das war Diane's Statement dazu, warum es eben wichtig ist, sich feministisch in Gewerkschaften zu organisieren und warum sie das eben seit vielen Jahren versuchen. Und wir wollten natürlich wissen, welche Probleme haben denn die Frauen in den Textilfabriken konkret und warum ist es denn so besonders wichtig, für die Rechte von Frauen in der Gewerkschaftsarbeit einzutreten? Yeah, this is the gender-based violence in Indonesia. In KBN Cakung Industrial Park, this is an industrial park in North Jakarta, mostly garment, 56.4% women experience sexual harassment. And in Indonesia, 44% women workers experience sexual harassment. In 2001 until 2011, every day, 35 women become the victim of sexual violence. This is the information from National Women Commission. Also eine unglaublich hohe Zahl. Sie sagt, 35 Frauen pro Tag erfahren geschlechtsspezifische Gewalt. In absoluten Zahlen war in einem Bericht von 2018 zu lesen, dass es 2660 Fälle pro Jahr, die überhaupt erfasst werden, zu Gender-Based Violence erfasst wurden im Jahr 2018. Camilla vom Dabindu-Kollektiv aus Sri Lanka berichtete uns auch, dass eigentlich die meisten Jungmädchen und Frauen, die in den Fabriken arbeiten, sind so zwischen 16 und 24 Jahren und arbeiten eben teilweise 12 bis 16 Stunden täglich. Also sie nähen täglich in diesen Fabriken. Und hinzu kommt, dass es eben, ja, die meisten von ihnen Arbeitsmigranten sind aus ländlichen Regionen. Sie leben da dann isoliert von ihren Familien und haben eben auch gar keinen Zugang zu Bildung. Und in den Verträgen, die diese Arbeiterinnen dann eingehen, steht zwar oft drin, dass sie Mindestlöhne bekommen und am Tag 8 Stunden arbeiten, allerdings werden diese Verträge nicht eingehalten, sondern die werden eben pro forma unterschrieben, aber nicht durchgesetzt. Und so kommt es eben, dass sie so viel arbeiten müssen, nach außen hin die Firmen aber gut dastehen, weil sie ja eben diese 8 Stunden Mindestlohn unterschrieben haben. Aber die Frauen sind tatsächlich ihren ArbeitgeberInnen da schutzlos ausgeliefert. Genau, also bei diesen Siegeln und Fair Production-Zertifikaten sollte man auf jeden Fall sehr vorsichtig sein. Wenn man nämlich dahinter schaut, sieht die Welt offensichtlich anders aus. Beide, also Diane und Camilla, haben berichtet davon, dass es eben nicht nur in den Firmen geschlechtsspezifische Gewalt gibt, sondern in den Gesellschaften überhaupt. Und dass auch ihre Gewerkschaftsarbeit darin besteht, Frauen prinzipiell erstmal über ihre Rechte aufzuklären, dass sie sozusagen die ein Recht haben auf die Unversehrtheit ihres Körpers. Und sie erklären mit diesen patriarchalen Strukturen, mit einer fehlenden Gleichberechtigung von Frauen, dass es eben so einfach ist für die Firmen, diese Frauen so leicht auszubeuten und sie einzuschüchtern. From gender-based violence, we told some boyfriends dislike to join with us. We are speech, both of us, and they are coming together. We have no tripartite dialogue, and we have no trade union president in women Sri Lanka. Majority are men. We establish a trade union, face to refuse that position. We are alternative women's trade union. And other thing is Sri Lankan is a very traditional and regions is involved the always to control women's because we have no controlling birth and birth control. Yeah. And how to say? It's like prohibited in Sri Lanka, LGBTQ, abortion, prohibited. Mm-hmm. And young women's girls take some pills, postino. Mm-hmm. They always use. They thought it is a control method, but it is very dangerous. They regularly takes, after that they became some cancer. Yes, our education system is not talk about labor law, reproductive health rights. Our traditional teachers are always silent. Yes, this problem. And we have to more empowering women workers, but they don't know their rights, their women rights, worker rights, reproductive health and safety. We have no occupational health and safety research in past 40 years. Some works in higher sounds, higher electricity and standing, and after some chemicals they are using, they married after 5-6 years, they have no children. But they thought they are affected some 12-15 hours, they are working some stress, majority are stress, they are no counseling system, they have no allowed to work with us because they have only one day. There are other things are covered these days, and they not allowed to work with us, and factory managers always threat them and throw out in the factory. It's very difficult to mobilize women workers. Ja, was Camilla uns hier berichtet, ist zum einen, sie spricht darüber, dass wenn es zu sexualisierter Gewalt an Frauen kommt, dass sie dann versuchen, da auch zu unterstützen und auch ins Gespräch zu gehen, auch mit den Männern, um eben da gemeinsam auch voranzukommen und damit über diese Probleme zu arbeiten. Sie spricht dann weiterhin über ihre Gewerkschaft, dass sie zum Beispiel auch keinen männlichen Präsidenten haben, dass sie eben eine Frauengewerkschaft sind und weist uns aber auch nochmal darauf hin, dass Sri Lanka eben ein sehr traditioneller Ort ist und es dort auch leicht fällt, Frauen zu kontrollieren. Denn es gibt ganz viele Regularien oder Sachen, die nicht erlaubt sind. Es gibt kaum Verhütung. LGBTQ und Abtreibung sind offiziell verboten. Und es kommt dann eben dazu, dass Frauen so Pillen nehmen, von denen sie denken, dass sie die vor der Schwangerschaft schützen. Allerdings sind diese Pillen ziemlich gefährlich. Sie haben Nebenwirkungen. Es gibt einige, die Krebs bekommen, nachdem sie solche Pillen genommen haben. Und prinzipiell weist Camilla auch nochmal darauf hin, dass eigentlich in dem gesamten Bildungssystem weder über Arbeitsrechte noch über reproduktive Rechte oder Gesundheitsfragen gesprochen wird. Also traditionelle Lehrerinnen oder Lehrer, die sie erwähnt, genau, wir erwähnen das einfach nicht. Die sprechen über sowas überhaupt nicht. Und das ist ein ziemlich großes Problem, da genau, die Arbeiterinnen einfach gar keine Ahnung haben. Sie haben keine Ahnung über ihre Rechte, sie haben keine Ahnung über Gesundheitsfragen und Sicherheit. Und deshalb ruft oder weist sie darauf hin, dass sie eben die Arbeiterinnen empowern müssen, dass sie sie ermächtigen müssen, dass sie eben ihre Rechte kennen und dann eben auch wahrnehmen können. Und eben nicht wie in den letzten 40 Jahren einfach dort gar nichts passiert ist und es dann auch dazu kommt, dass eben diese gesamten gesundheitlichen Folgen für die Frauen ziemlich schwierig sind und sie zum Beispiel einfach gar keine Kinder mehr bekommen können, weil sie so unter Stress stehen beziehungsweise irgendwelche Sachen einnehmen, die das verhindern und es eben auch überhaupt gar kein, sie nennt das Counseling-System, also es gibt gar keine Beratungsstellen, wo Frauen auch einfach mal hingehen können, um sich zu informieren darüber. Und sie spricht auch darüber, dass es eben schwer ist, die Frauen zu organisieren. Zum einen, weil die keine Erlaubnis bekommen, mit dem, zum Beispiel jetzt im Fall von Sri Lanka, mit diesem Dabindo-Kollektiv zusammenzuarbeiten. Und zum anderen, weil eben die Organisation der Produktion das auch nicht hergibt. Und darüber würden wir später nochmal, oder auf diesen Punkt würden wir später nochmal zurückkommen. Du hattest ja schon gesagt, oder beziehungsweise Camilla hat es gesagt, Schwangerschaftsabbrüche sind in Sri Lanka verboten. Eine Schwangerschaft muss unbemerkt bleiben, damit der Job nicht verloren geht. Reproduktive Rechte werden nicht gewahrt und das Schwangerschaftsverhütung. Verabreichen sogar die Firmen Pillen, von denen eben, wie Camilla eben sagt, dass gar nicht klar ist, wie die eigentlich konkret wirken. Aber die Firmen reichen eben Pillen aus, um die Frauen sozusagen davon abzuhalten, schwanger zu werden, damit diese eben weiter arbeitsfähig sind. Detected in the northern factories, the female workers are distributed with tablet to have the monthly menstruation delayed. Their incident where the menstruation was completely stopped for some women, it prevent them from being pregnant. Genau, hier erzählt das Camilla nochmal, dass vor allem in den nördlichen Regionen in den Fabriken gemeldet oder festgestellt wurde, dass eben, wie gesagt, diese Tabletten, also diese Pillen ausgegeben würden. Und ich finde es einfach nur verrückt. Also das ist einfach krass, dass quasi diese Arbeitgeber, Fabrikbesitzer Pillen ausgeben, damit ihre Arbeiterinnen nicht schwanger werden, also über den Körper der Arbeiterin verfügen, um quasi im Sinne der Produktivität die Reproduktion zu verhindern, ist einfach, als ich das gehört habe, fand ich einfach richtig krass. Ja, und wenn ich es richtig gehört habe, sogar über die Pillen geben gegen die monatliche Menstruation. Ja, genau. Ja, ja, krass. Wie reagieren denn die Gewerkschaften auf diese gravierenden Rechtsverletzungen und die Gewalt an Frauen? I still remember when we bring the issue of sexual harassment and also sexual violence. Many unionists have comments that it's not the issue of workers, it's an issue of women. It will split the workers' movement and it's become a long debate also. Diane aus Indonesien beschreibt es hier, als sie eben angefangen überhaupt haben, solche Probleme zu thematisieren, wie sexuelle Gewalt, waren halt viele Gewerkschafter der Meinung, dass es eigentlich jetzt keine Angelegenheit der Arbeiter prinzipiell wäre oder der Arbeiterbewegung, sondern dass eine Frauenangelegenheit ist, und weist auch nochmal darauf hin, dass es auf jeden Fall eine lange Debatte ist. Und wie erklärt sich denn, dass die Männer in der Bewegung, also dass sie das vermeintlich nichts angeht oder nichts anginge? The movement still very masculine, you know what I mean? Yeah. When you attend a meeting and you are the only women in the meeting, and when the women speak and yeah, they like ignore us, it's very masculine. It's not comfortable. That's the challenge. So that is like, as a woman, I have to prove many times that you have ability. Ja, also sie lacht, ne, aber wahrscheinlich ist es auch eher so ein hilfloses Lachen. Sie sagt einfach, dass die Bewegung immer noch sehr männlich und sehr maskulin ist. Also sie beschreibt das, du sollst dir halt vorstellen, du bist in einem Treffen die einzigste Frau. Und wenn du dann auch noch sprichst, wirst du eigentlich ignoriert. Und ja, das ist auf jeden Fall ganz klar männlich dominiert. Und sie meinte auch, dass es eben wirklich eine Herausforderung ist und dass du dich als Frau auch einfach immer wieder beweisen musst, dass du eigentlich überhaupt irgendwas kannst. Und sie problematisieren ja beide, dass eben sowohl jetzt in den Gewerkschaften, aber auch überhaupt in Institutionen, in den Gesellschaften, es kaum Frauen repräsentiert sind. Zum Beispiel, dass der Anteil weiblicher Abgeordneter im indonesischen Nationalparlament liegt gerade mal bei 2%, obwohl der Anteil an der Bevölkerung der Frauen bei 53% liegt. Und das spiegelt sich eben auch in den Institutionen, auch in solchen Organisationen wieder. Ja, total, ne? Also vor allem so feministische Gewerkschaften kriegen da schon auf jeden Fall erstmal so ein bisschen Gegenwind. It's also a challenge because in Indonesia, also workers movement, including seen us as a. So, are you a union or LGBT organization? Are you a union or you a women organization? But they cannot prove anything because we involve in women. In workers' movement, we involve in a strike, many strikes, we involve in social movement, so it's like a daily battle. It's daily battle with Ja, sie macht das hier ganz klar, dass sie dann immer wieder gefragt werden, seid ihr jetzt eigentlich eine Gewerkschaft oder seid ihr so eine LGBT-Organisation oder seid ihr eine Gewerkschaft oder seid ihr eine feministische Organisation oder was? Also da wird schon sehr versucht, so zu delegitimieren, diese Arbeit. Aber sie sagt auch so, da kann uns eigentlich niemand was, weil wir organisieren Streiks, wir sind in der Arbeiterinnenbewegung involviert und organisieren da total viel. Also da, genau, da kann eigentlich niemand was gegen sagen. Prinzipiell hatte sie aber uns auch erklärt, es gibt drei große Gewerkschaften in Indonesien, die tatsächlich auch staatlich anerkannt sind. Und es existieren aber in der Realität, ich weiß nicht, weißt du es noch, aber es waren sehr, sehr viele, ne? 1 Million oder so. Ja, genau. Sie hat gesagt, dass es auf jeden Fall richtig viele sind. Genau. Und als kleine feministische Organisation haben sie es da auf jeden Fall schwer, auch zu einer staatlichen Anerkennung zu kommen. Am Anfang, wolltest du noch was sagen? Diane hatte ja am Anfang gesagt, bessere Bedingungen werden nur dann für alle existieren, wenn auch die Frauen in den Kämpfen repräsentiert sind und die Gesellschaft diese nicht unterdrückt. Über diesen Zusammenhang wollten wir ja mehr wissen. Und beide führten eben wesentliche strukturelle Probleme an, die die Frauen in der Gesellschaft schon mal rechtlich schlechter stellen als die Männer. Camila hatte das vorhin, haben wir das gehört, aus Sri Lanka Verbot von Abtreibungen angeführt und die Verfehlung, die fehlende Verfolgung von sexueller Gewalt. Na, dass sich das nur eben im Gespräch klären lässt, wenn sich überhaupt klären lässt, aber eben nicht strafrechtlich. Und Diane führt als wesentliches strukturelles Problem in Indonesien an, dass das sogenannte Heiratsgesetz existiert, welches aus ihrer Sicht eben die Frauen von staatlicher Seite her gesehen schon schlechter stellt. the marriage law is a number one in 1974. Yeah, it mentioned also the polygamy, that the husband allowed to have a four wife, and it's also like an achievement from the women movement before, because there is no limitation before for the polygamy, and then it's limited because power. So now, yeah, we still try, but it's a long struggle. It influenced the working condition, because the salary of women then become different to the men workers, because women is not the breadwinner. Yeah. So the government and the company choose to follow the marriage law instead of to follow the labor law, because the labor law mentioned that it should be equal pay and no discrimination regardless of the sex and gender. But well, for brands, not only Adidas and Nike, many brands produce also in home-based worker, by home-based workers, so it's a produce at home. Many happen, so it's like a how the global supply chain become more complex. So it's through not it's subcontract not only to another manufacturers and another province, but also at home. Yeah, so that it's not easy because it become very flexible. And not easy to control. Yeah, And it's cheaper because you need not to build the manufacturer, you need not to pay the manager, you need not to pay. And for women, it's like a more flexible and easy too, because they can produce at home and also doing many things at the same time, can take care of the children at home while produce the clothes. Yeah, was Diane hier berichtet, ist zum einen, wie gesagt, dass dieses Marriage Law, das Heiratsgesetz, das sieht zum einen vor, das nennt sie als erstes, dass sie sozusagen mittlerweile, also in Indonesien gibt es die Polygamie und momentan ist es eben begrenzt auf 4 Frauen, also ein Mann darf nur in Anführungsstrichen 4 Frauen heiraten. Früher war das unbegrenzt, das ist sozusagen eine Errungenschaft der alten Frauenbewegung. Und ja, sie kämpfen da weiter, aber es ist wohl sehr schwierig. Ein anderer Aspekt von diesem Marriage Law ist, dass eigentlich in dem Gesetz drin steht, dass Männer die Breadwinner, also die sind, die verdienen, und die Frauen eigentlich zu Hause für die Hausarbeit und die Care-Arbeit über die Kinder vorgesehen sind. Und das hat dann zur Folge, dass Frauen, wenn sie arbeiten, ein viel geringeres Gehalt bekommen als Männer. Und eigentlich steht aber im Arbeitsgesetz drinne, dass Frauen und Männer gleich bezahlt werden sollen. Aber die Regierung, die orientiert sich da lieber an dem an diesem Heiratsgesetz, weil genau, das ist ja einfacher, sich darauf zu beziehen. Da kann man dann die Frauen besser ausbeuten. Und ein zweiten Punkt, den sie noch anspricht, ist, dass diese ganzen Produktionsbedingungen mittlerweile unglaublich kompliziert sind. Und sie hat ja schon gesagt, es gibt so verschiedene Regionen, in denen produziert wird und auch mit unterschiedlichen Löhnen und genau, und viele andere Aspekte. Aber hinzu kommt noch, dass jetzt Frauen eben auch von zu Hause arbeiten. Das heißt, du hast nicht nur die Frauen, die in den Fabriken sind, sondern diese Firmen wie Nike oder Adidas subcontracten, also machen Verträge mit Frauen, die zu Hause produzieren. Und das bedeutet dann, dass die eben den ganzen Tag zu Hause sind, dort arbeiten. Wir können Arbeitsbedingungen überhaupt nicht kontrollieren. Und auf der anderen Seite ist das aber für die Frauen natürlich auch praktisch. Sie können von zu Hause arbeiten, können nebenbei auf die Kinder aufpassen. Und das ist natürlich für sie viel flexibler. Aber das ist natürlich, also verrückt, weil das natürlich eine total enorme Arbeitsbelastung ist, sowohl für die Frauen. Und genau, da haben wir dann noch nicht darüber geredet, wie viel Geld bekommen die eigentlich dafür, für diese Arbeit, die sie dann zu Hause machen. Und unter welchen Bedingungen, genau, arbeiten sie da eigentlich? Genau. Ja, das ist eine Erfahrung, die haben gerade, glaube ich, hier auch viele Frauen gemacht während der geschlossenen Schulen und Kindergärten, während des Shutdowns vom Corona. Ja. Ja, Camila hatte das ja auch für Sri Lanka ebenfalls beschrieben als Problem, dass eben die Produktionsketten weiter aufgelöst werden. Also sprich, die Frauen wissen gar nicht mehr, an welcher Stelle der Produktion der Jeans oder der Bluse sie jetzt gerade stehen. Ne? Die einen nähen's, die anderen färben's, die anderen säumen's, keine Ahnung. Es wird halt sozusagen immer kleinteiliger und die machen nur einen kleinen Miniteil. Und das ist sozusagen ein Phänomen, ist die Fragmentierung der Produktion und damit auch die Fragmentierung der Arbeitskämpfe. Ne? Und sie sagen eben, dass eines der Hauptprobleme ist, dass eben ganz viele Frauen an der Stelle oder ArbeiterInnen an Leiharbeitsfirmen praktisch oder über Leiharbeitsfirmen angestellt werden bei den großen Firmen. Und diese versprechen den Arbeiterinnen einen Tageslohn in Höhe von 1000 Rupien, erzählt Camilla. Und wir haben das mal umgerechnet, das sind etwa 4,84 Euro am Tag. Für eine bestimmte Rate gibt es das allerdings nur. Also Camilla sagt eben, dass du, wenn du jetzt richtig bei der Firma angestellt bist, für die du nähst, dann würdest du weniger verdienen, du würdest aber auch weniger produzieren müssen. Ne? Und die Leiharbeitsfirmen versprechen eben 4,84 Euro am Tag, was ja trotzdem ein Witz ist, ne? Für das, wenn man sich überlegt, was es dann kostet. Trotzdem dass eben das Problem ist, dass du eben wahnsinnig viel schaffen musst an diesem Tag, ansonsten wird eben dein Lohn gekürzt. Und dass sozusagen über diesen Umweg die Mindestlöhne eben wiederum gedrückt werden. Außerdem ist das Problem bei Leiharbeitsfirmen, dass die Leute eben heute hier arbeiten, morgen an dem Standort, übermorgen am nächsten Standort, manchmal nur einen Tag in der Woche überhaupt da sind. Und auch das ist ein Problem für die Organisation in der Gewerkschaftsarbeit. Genau, und deswegen haben wir dann mit den beiden auch ein bisschen darüber geredet, was sind jetzt eigentlich eure Strategien, was genau macht ihr, genau, und damit wollen wir uns jetzt als nächstes beschäftigen. We focus now in GBV, gender-based violence, and we have two program. The first is warning board installation. So this warning board is this industrial park free from sexual harassment. So we demand to the management of industrial park to install this board. It's like a support to the victims of sexual harassment that we are not alone. Yeah, the sexual harassment is recognized. It happened. And also it's like a warning for the harasser. And this is the help desk women workers for complaint. So that if women workers experience sexual harassment, they can come to this help desk women workers and report. Ja, also sie führt hier erstmal zwei Sachen an zum Thema sexualisierte Gewalt. Und zwar das eine, was ihre Gewerkschaft gemacht hat, ist so ein Warning Board, nennt sie das. Das heißt, die Idee ist, dass eben in diesem Industriepark, dass der eben, also die Idee ist, diese in ein Industriepark soll frei von sexueller Gewalt sein. Und um das zu oder eben zu sagen, dass das gerade nicht der Fall ist und dass wir da aber gerne hinwollen, gibt es dieses Board, an dem werden sozusagen dokumentiert, dass es Übergriffe gibt. Das heißt, das soll eben zur Unterstützung derjenigen, die betroffen sind von diesen Übergriffen, dienen. Es ist soll klar machen, hey Leute, wir erlauben das nicht, dass sowas hier stattfindet, wir akzeptieren das nicht. Und wir sagen aber auch, hey, das findet statt, ne? Es wird nicht unter den Tisch gekehrt, sondern wir machen das zum Thema. Und damit soll das natürlich auch eine Warnung sein an genau diese Leute, die diese Übergriffe begehen. Und außerdem haben sie eben so einen Helpdesk installiert, wo eben die Betroffenen hingehen können, dort von den Sachen berichten können und dort dann auch Unterstützung bekommen. Welche weiteren Forderungen gibt es denn noch? They have a hidden cost because they are come here to in rural villages. They are 24 hours spending work this area. They have to go to their villages. They have to pay additional transportation. They work with overtime, and they lost their social situation in their. They can't allowed to go to their family weddings, so special days. Other private sector workers live with their family, but they are living alone. It is we are founding they face a hidden cost. We are bargaining the minimum wage. We demanding living wage because they can pay their monthly cost is their average salary. The monthly cost is 60%. They have no savings. Ja, was Camilla hier deutlich macht, ist, dass es versteckte Kosten gibt, nennt sie das. Also Dinge, die gar nicht mit berücksichtigt werden. Wie hoch ist eigentlich Stromkosten? Wie viel kostet eigentlich der Transport, um überhaupt auch zur Arbeit zu kommen? Und diesen Mindestlohn, der da immer auch von den Firmen so vor sich hergetragen wird, dass der bezahlt wird, der reicht halt oft überhaupt nicht aus. Also sie sagt, dass eigentlich nur 60% überhaupt, also dass dieser Lohn nur 60% dieser monatlichen Kosten abdecken kann. Und das heißt, das ist viel zu wenig. Mhm. Und deshalb haben sie auch so eine klare Forderung, dass sie eigentlich nicht einen Mindestlohn wollen, sondern einen Lohn, also sie nennen es Living Wage, einen Lohn, der überhaupt ein Leben finanzieren kann. Ja, weil dazu kommen ja auch noch Medikamente, solche Sachen wie Trinkwasser muss bezahlt werden. Und was du schon gesagt hast, hauptsächlich das Problem mit den Transportkosten, das ist eben ein Riesenfaktor, der überhaupt nicht berechnet wird. Vielleicht kommen wir noch mal kurz zu dem Thema, was sind eure Ziele oder was wollt ihr erreichen? Und Camilla sagt eben, dass für sie das Wichtigste ihrer Arbeit ist, die Arbeiterinnen aufzuklären, an welcher Stelle, was wir vorhin schon erzählt haben, ne, an welcher Stelle der Produktionskette stehe ich, welche Rechte habe ich, für welche Firmen arbeiten wir überhaupt? Ne? Das ist teilweise eben gar nicht klar, was machen wir da eigentlich überhaupt? Und wie versuchen Sie das über Zeitungen, Community Radio und ich glaube, dazu haben wir noch einen Track, ne? They are working with Asian Level, South Asian Level, Asian Level, and we get together once a year and discuss and make a work plan, how to get together and network some. 2011 or 13 in Bangladesh, huge building collapse. 1,000 died, but brands are not agreed to pay their compensation. We are work together. We are sign a petition to so many brands, Zara. Now they have protocol according. They make with brands, government and the trade union. It is a collectively, they are in that accord to work collectively and networking. It is very important. But in my union, in Clean Call campaign, is still new, 1 year. Yeah, it's still new. And in Ancient Forward campaign, it's newer, so just start in Asian level. I think it's also a good start to strengthen the union. What kind of support in Asian level to strengthen the union? And we are going to Bangladesh embassy in front of. We are protesting, pay give their fair wage and compensation and bit. Petition is very important, and we are publishing our social media, their situation, and they are know globally, and we work together. Awareness with our workers. They are supplying H&M in H&M in Bangladesh. This is the real situation, but workers not aware from which country to supply us. They are no supply chain. They have no idea. We are awareness supply chain, and regionally we are facing some. We have GSP plus. We have South Asia region. We Pakistan and Bangladesh have GSP plus. We are share with our situation in Pakistan and Bangladesh. Genau, also das ist eben der Punkt, dass eben diese Produktionsketten, sagt sie nochmal, ne, die sind ja auch verteilt über ganz Asien und die Firmen arbeiten ja auch asienweit, also müssen wir auch asienweit arbeiten und uns unterstützen, damit eben nicht in dem einen Land, ne, irgendwas erreicht wird und in dem anderen wird das dann direkt wieder kassiert. Die Camila sagt nochmal hier an der Stelle, wir unterstützen uns gegenseitig. Zum Beispiel spricht sie nochmal diesen Fall in Bangladesch an. Das haben wahrscheinlich viele Leute von euch auch mitbekommen, als diese Firma eben eingestürzt ist und es über 1000 Todesopfer gab. Da protestieren sie eben bis heute, versuchen gegenüber Zara, ja, wie sagt man, Kompensation, also so Entschädigung zu bekommen. Ja. Genau. Ja, ich glaube, das war so eines der wichtigsten Dinge, was sie als Beispiel jetzt für so eine Solidarität gerade dargestellt hat und hat dann auch nochmal darauf hingewiesen, dass eben auch im Fall von Bangladesch, also dass sie sozusagen die Arbeiterinnen gar nicht so klar haben, was wir vorhin auch schon gesagt hat, wer ist eigentlich in der Produktionskette wo, und dass es deshalb total wichtig ist, sich da zusammenzutun und sie deshalb eben auch so ein Bewusstsein dafür schaffen wollen, dass genau, die Arbeiterinnen in Bangladesch sind eigentlich in derselben Situation wie die in Sri Lanka. Genau, aber eigentlich irgendwie ist es genau sozusagen wichtig, sich da auszutauschen. Und sie tauschen sich auch mit anderen Staaten im Süden von Asien. Also sie sind da ziemlich eigentlich ja gut organisiert. Und es ist eigentlich total klar, dass diese Textilproduktion asienweit stattfindet und deshalb da auch eine asienweite Vernetzung wichtig ist, um eben gemeinsam Arbeitsbedingungen zu verändern. Also länderübergreifend, geschlechterübergreifend, und vielleicht lassen wir noch mal kurz Diane dazu zu Wort kommen, warum sie der Meinung ist, dass eben jede Form von Diskriminierung zu problematisieren ist und Gleichberechtigung für alle Geschlechter gelten muss. My union also organized LGBT community for women workers, yeah, LBT. But finally, we have one gay members. It's so nice. And to provide to provide the safe space for LGBT and make to build the awareness of the members also who is not LGBT. At the very first, until now still, another members disagree why we should organize LGBT, and we have many discussion between the members. Like we should see in a human right perspective, regardless the sex or the gender, we cannot discriminate anyone. So it's also hard for as the union, we are as a feminist union. I think that as a feminist, I have a responsibility to equal gender, including LGBT. It's like a take the responsibility. Mm-hmm. It's the obligation of as a feminist. It's not like that. Okay, just only women, not LGBT. No, we cannot say, we cannot do that if we are declared ourselves as a feminist. Also, we have to struggle for others, genders. Yeah, that's what we did, and still long struggle to have the members. Actually, and it's good because after that they, not bullying, although some of members disagree, but they still have respect, so try to tolerance. Ja, also genau, das war eigentlich ein ganz schöner Punkt auch nochmal, wo Tian auch dann gelacht hat, dass sie jetzt LGBT sind, weil sie jetzt mittlerweile auch eine Person haben, die sich selbst als gay betrachtet. Und genau, sie sagt nochmal, dass es eigentlich auf der einen Seite super wichtig ist, sich zu organisieren und solidarisch zu sein, nicht nur mit Frauen, sondern eben mit allen Geschlechtern. Aber dass es auf jeden Fall innerhalb der Gewerkschaft schon auch noch immer ein Problem ist und es auch Mitglieder gibt, die da nicht so zustimmen und es eben viele Diskussionen braucht. Und ja, und sie sagt aber auch ganz klar, ja, also aus einer Menschenrechtsperspektive ist es eigentlich total klar, wir dürfen niemanden diskriminieren, sondern müssen solidarisch mit allen sein. Und sagt auch nochmal für sich selber, dass sie denkt, als Feministin habe ich da auch eine Verantwortung, eben mit allen solidarisch zu sein. Das ist mit allen solidarisch zu sein als Feministin. Genau. Ja, also das war auf jeden Fall ein sehr schönes Gespräch und auch eine spannende Veranstaltung, die FAU Hamburg da organisiert hatte. Das war also eine Tour. Ihr habt da vielleicht ein bisschen gehört, dass die Tonqualität nicht immer optimal war, weil wir das am Rande dieser Veranstaltung mit den beiden da gesprochen haben, die interviewt haben. Genau, und die fand letztes Jahr im Oktober statt. Im Oktober 2019 waren die beiden eben in Deutschland und haben hier von ihrer Arbeit berichtet. Und aktuell sind aber nach wie vor oder jetzt auch wieder große Proteste im Gange, auch von den Gewerkschaften, wobei wir gehört haben, dass die Frauengewerkschaften schon auch warnen vor der Ansteckungsgefahr aufgrund von Corona. Aber es gibt eben massive Proteste gegen das sogenannte neue Gesetz für Job Creation, also offensichtlich will die Regierung weiter neoliberale Anstrengungen forcieren, wogegen die Arbeiterinnen auf die Straße gehen. Genau, also es ist nach wie vor ein aktuelles Thema und ihr könnt euch über diese Sachen informieren, unter anderem darüber, das haben wir vielleicht noch gar nicht unbedingt erwähnt, dass die beiden Organisationen sich vernetzen, unter anderem über die sogenannte Clean Clothes Campaign, also saubere Kleidungskampagne im Sinne von fair produziert. Da könnt ihr euch auf jeden Fall informieren. Die haben sehr viele Informationen auch zu den einzelnen Ländern und was da los ist, wie die Arbeitsbedingungen sind und so weiter. Und natürlich konkret zu den Arbeitskämpfen bei der Freien Arbeiterinnen-Union, unter anderem hier FAU Hamburg. Und dann gibt es noch eine Webseite Bangladesch mit shasf.org oder asf.org, wo ihr auch gerade aktuell zu den Problemen während der Corona-Krise erfahrt, wie es den Arbeiterinnen erging in den letzten Wochen und Monaten und was die aktuellen Probleme sind. Genau, und wir wollen zum Abschluss Diane nochmal das Wort geben. In negotiations in supplier with manufacturer with the boss is not equal in not equal position. We should have a strike. We should strike, then it will be equal. We should have direct action, then it will be equal. The experience of the struggle, we can enjoy the wage raising until 48% in 2013. It's not just only because of the negotiations. It's because we have strike. And in the wages raising until 232, it's not because Suharto's a kind-hearted man, yeah, because we forced them. We destroyed their military regime, and then the rest was like 232. Marcina died, just only want to wage raising 200 rupiah. 200, it's cents in euro, it's cents. And she died. But it's worthy because after that, Suharto's regime falls. So it didn't mean that I disagree with the negotiation. We need it, the dialogue, the social dialogue. Okay, let's have a dialogue. And then, but make it equal. Starke Worte von Diane zum Abschluss. Sie macht nochmal stark, dass, ja klar, Arbeitsverhandlungen gehören zu so einer gewerkschaftlichen Arbeit. Aber sie sagt auch ganz klar, dass das natürlich nicht in einem gleichberechtigten Rahmen stattfindet. Und dieser gleichberechtigte Rahmen wird nur dadurch geschaffen, dass sie eben Streik und Aktionen machen und auch damit bisher ihre Erfolge sozusagen erzielt haben. Sie erzählt nochmal über Marcina, die damals eigentlich nur 200 Rupien, was so Centbeträge sind, für höhere Löhne gekämpft hat und dafür ermordet wurde. Aber sie sagt eben auch, dass es ist wert zu kämpfen, weil damals wurde dann auch das Suharto-Regime eben gestürzt und die Militärdiktatur beendet. Und ja, also klar, sie ist offen für Verhandlungen, aber eben nur, wenn diese eben auch gleichberechtigt stattfinden. Und deshalb muss es eben direkte Aktionen geben und Streiks. Genau, wir danken heute für eure Aufmerksamkeit. Die Sendung haben produziert Nina und Maria aus Dresden, hier bei Colaradio. Und lasst uns gemeinsam kämpfen für eine Welt, in der alle selbstbestimmt leben können. Empowert euch, unterstützt andere, sich zu empowern, um gegen diese patriarchale Welt zu kämpfen. Die Sendung haben produziert Maria und Nina hier bei Colaradio.